nicht anhalten. Hier können wir nicht anhalten. Hier können wir nicht anhalten. Das ist Fledermausland. Hier können wir nicht anhalten. Das ist Fledermausland. Hier können wir nicht anhalten. Das ist Fledermausland. Shut up. Du heller Stern in deiner Pracht, du bist der Erste, den ich sehe heute Nacht. Ich wünsche mir, du hast gemacht, dass mir mein Wunsch erfüllt wird heute Nacht. Ach Gott, bitte, bitte. Ich wünsche mir ganz doll, dass morgen, wenn ich am Nachmittag von der Schule komme, ein Zirkus in meinem Garten ist. Kein schlechter Zirkus, sondern ein richtiger Zirkus. Mit Clowns und Akrobaten und allem drum und dran. Wenn du meinen Wunsch erfüllst, werde ich es allen erzählen. Es wird im Fernsehen kommen, es wird in der Zeitung stehen und du kriegst mehr Geld für deine Kirche. Bitte Gott, bitte, mach, dass er in Erfüllung geht. Dass ihm unbeschwerte Augenblicke Leiden bedeuten. Die verursachen Kopfschmerzen. Diesem Herrn tut Glück weh. Das Kasperle, das Kasperle ist da. Tralalala, tralalala, das Kasperle ist da. Na Kinder, seid ihr denn auch alle da? Ja! Dann ruft mal alle laut, hurra! Hurra! Aber das war ja noch gar nichts. Lauter! Hurra! Noch lauter! Hurra! Ja, so war es gut. Jemand beim Beten oder auch bei einer anderen religiösen Handlung angetroffen werden, wird er unnachsichtig mit dem Tode bestraft. Jemand beim Beten oder auch bei einer anderen religiösen Handlung angetroffen werden, wird er unnachsichtig mit dem Tode bestraft. Sklaverei ist kein Phänomen der Vergangenheit. Sklaverei ist kein Phänomen der Vergangenheit. Der Menschenhandel blüht. Längst hat er dem Drogen- und Waffenhandel den Rang abgelaufen. Die UNO spricht von 4 Millionen Frauen und Mädchen weltweit, die jährlich gegen ihren Willen in die Prostitution, die Ehe und in verschiedene Formen der Zwangsarbeit gedrängt werden. Thank you. Scheiß auf deine Gangster, denn die sind einfach nur Punks. Du willst Baden, komm und hol dir was von meinem Schwanz. You might be missing some of the benefits that a stereo can provide. Automatik ist einfach die ganze Crew im Land. Scheiß auf deine Gangster, denn die sind einfach nur Punks. Du willst Baden, komm und hol dir was von meinem Schwanz. You might be missing some of the benefits that a stereo can provide. Was willst du von unserer hübschen... Ich wollte eine mit vielen Freunden, die ich hierher locken kann. Ich wusste, dass Olivia leichte Beute ist. Ihr seid alle hier, weil ich kein Problem damit habe, dass andere sterben, solange ich davon komme. Was willst du von unserer hübschen... Ich wollte eine mit vielen Freunden, die ich hierher locken kann. Ich wusste, dass Olivia leichte Beute ist. Ihr seid alle hier, weil ich kein Problem damit habe, dass andere sterben, solange ich davon komme.

Koksende Polizisten jagen koksende Zuhälter von koksenden Huren, zu denen koksende Freier gehen und koksende Journalisten berichten darüber für ihre koksende Zielgruppe. Mir fiebert das an. Jedes Mal, wenn ich mich mit einem Geldschein in der Nase über einen Teller oder einen Strudel beuge, wenn die Namen hört, wird es auf den Weg gekostet. Thank you. fertig, Lara. Morgen kommt Doreen. Heute hatte ich Lara. Morgen kommt Doreen. Dass ihr jetzt hier seid. Die Welt da draußen seid ihr gestorben. Orgasmus. Zani. Orgasmus. Zani. Geh ins Wunderland. An ihre familiischen Kinder. Bitte.

Eines Koks verflüchtet sich bei ungefähr 185, 190 Grad. Schnittstoffe verdampfen bei ungefähr 100. Und hochwertiges Pulver, naja, das verdampft bei ungefähr 140. 130? Gut. 140? Ich am Arsch 160. Ich glaube, ich stimme 160. 180. 100. 187. Ha ha ha!

Kann machen, dass Leuten, die gemein zu mir waren, schlimme Sachen passieren.